Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Egoisten, das sind ja immer die anderen. Und die werden immer mehr. Zumindest hat man den Eindruck. Und offenbar wird Egoismus ja auch belohnt. Also, warum nicht selbst auch mal egoistisch sein? Bin ich ein Egoist? Natürlich nicht. Aber man kann es ja mal mit einem kleinen Selbsttest probieren. 4 Fragen, 4 Antworten. Liebst du dich selbst am allermeisten? Kriegst du das, was du willst? Findest du es auch sinnlos, auf andere einzugehen? Dreht sich die Welt nur um dich? Nur um dich. Habe ich tatsächlich 4-mal Ja gedacht? Ja, dann bin ich... Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich. Ich bin ein Egoist, ein Egoist. Und jetzt die Testauswertung. 4-mal Ja, das heißt klarer Egoist. Nicht schön. Da muss man dann schon mahnende Worte bereithalten. Denken Sie an Ihre Mitmenschen. Gehen Sie nicht nur mit dem Ellenbogen durchs Leben. 4-mal Nein, ein überzeugter Altruist. Und wieder mahnende Worte. Lassen Sie sich nicht ausnutzen. Denken Sie mal an sich. Besser ist dann also wohl wie üblich die goldene Mitte. 2-mal Ja, 2-mal Nein. Hurra, das nennt sich dann sogenannter gesunder Egoismus. Man muss sich halt auch mal durchsetzen. Schließlich muss ja ein jeder schauen, wo er bleibt. Ist das also die Lösung? Ein bisserl Egoismus? Die ganze Welt dreht sich um dich, denn ich bin ein Egoist, ein Egoist. Aber zunächst erstmal, was ist das überhaupt? Egoismus. Was ist Egoismus? Ja, man kann es definieren. Also Egoismus, jetzt ganz einfach gesagt, ist, ich denke nur an mich und meinen eigenen Vorteil. Dr. Ellen Schmidt, Psychologin. Schwierige Frage. Was soll ich da aus dem Bauch raus sagen? Also letztlich erstmal Entscheidungsverhalten und Handeln, das relativ stark selbstbezogen ist und die Interessen von anderen wenig abwägt und ein wenig berücksichtigt. Professor Stefan Sellmeier, Philosoph. Nun, wo beginnt er? Wo fängt er an, der Egoismus? Ja, du kommst gleich dran. Erstmal der Reihe nach. Anfang des 19. Jahrhunderts findet der Egoismus Einzug in die deutschen Wörterbücher. Natürlich dürfte es egoistisches Verhalten schon vorher gegeben haben, nur man hat es halt nicht so genannt. Also, 1827 widmet das Brockhaus-Konversationslexikon erstmals dem Egoismus einen längeren Artikel. Die Natur hat einem jeden Menschen die Selbstliebe eingepflanzt. Dieser zufolge betrachtet er die Dinge in Beziehung auf sich, inwiefern sie ihm angenehme und unangenehme Empfindungen machen, ihm nützlich oder schädlich sind. Aber aus Selbstliebe wird öfters Selbstsucht, Egoismus, wo das Verlangen nach Befriedigung persönlicher Bedürfnisse die herrschende Begierde wird, sodass die Pflichten gegen andere und ihr Wohl nicht mehr berücksichtigt werden. Der gute alte Brockhaus zitiert dann noch Immanuel Kant und seine differenzierte Sicht auf Egoismen. Also beginnt der Egoismus irgendwann mit Kant im 18. Jahrhundert. Oder? Nein, du musst immer noch warten. Zu dir kommen wir später. Zuvor machen wir noch mal einen ganz großen Sprung in der Geschichte zu den alten Griechen. Zum Philosophen Karneades. Den kennt heute keiner mehr. Aber der machte ein Gedankenexperiment. Ein Gedankenexperiment? Eine nicht reale Situation, aber ein Hilfsmittel, um über seinen Tellerrand hinauszuschauen. Die Situation. Ein Schiff ist in der Ägäis untergegangen. 2 Männer haben überlebt und versuchen, sich zu retten. Und dann sehen die beiden eine Planke, an der sie sich festhalten könnten. Angenommen aber, es gibt tatsächlich nur eine Planke, aber 2 Schiffbrüchige. und beide sind weise Männer. Soll es jede von ihnen an sich zu reißen suchen? Oder soll es einer dem anderen abtreten? Das Problem? Die Planke kann nur einen von beiden tragen. Was tun? Es soll abgetreten werden. Aber an den, der eher wert ist, um seine eigenen Angelegenheiten oder um des Staates willen am Leben zu bleiben. Was aber dann, wenn sie in beiden Punkten gleiche Ansprüche haben? Es wird keinen Streit geben, sondern einer wird dem anderen den Vortritt lassen, wie wenn er durch Losen oder im Fingerspiel verloren hätte. Das Dilemma, weil beide gleich weise sind, beide gleich wichtig für die Gesellschaft sind und weil beide natürlich Altruisten sind, also überhaupt keine Egoisten, überlässt jeder dem anderen die rettende Planke. Oder sie hätten es gerne getan, denn vermutlich ertrinken beide generös. Hätte es bei den alten Griechen Egoisten gegeben, einer von beiden hätte zumindest überlebt. Natürlich der Egoist, denn der Egoist ist smart und er hat ja klare Ziele. Die verfolgt er unbedingt. Why not? Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich, ich bin ein Egoist, ein Egoist. Es geht also nicht darum, wie wirkt sich mein Verhalten auf andere aus, wie geht es meinen Mitmenschen damit, ne, das, wenn wir es jetzt mal breit sehen, sondern es geht wirklich erstmal nur um mich und meine ganz eigenen Ziele. Die möchte ich voranbringen. Ja, jetzt bist du dran. Also, wo beginnt der Egoismus? Hier bereits, in der frühesten Kindheit. Vielleicht auf dem Spielplatz. Der Spielplatz, die Schule des Lebens. Schaufel um Schaufel, Aug um Aug, Zahn um Zahn, hauen und stechen, Tit for Tat, fressen oder gefressen werden. Findet da die Ausbildung statt für knallharte Egoisten, angeleitet von Müttern und Vätern? Ja, also warum es so ist, ich glaube, man weiß es noch nicht abschließend, aber es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze, das zu erklären. Also ein Ansatz, es gibt tatsächlich Studien, die gezeigt haben, Erziehungsstil. Also hat sich mal angeschaut, wie gehen die Eltern mit ihren Kindern um? Und Eltern, die ihren Kindern vermitteln, du bist gut, du kannst was, ne? Du bist sehr gut in Sport, du bist gut in Mathe. Das hängt damit zusammen, dass die Kinder später selbstbewusst sind. Also das, was sehr positiv ist, was man möchte. Sagt Ellen Schmidt von der School of Management der TU München. Sie schult Führungskräfte in werteorientierter Führung. Selbstbewusste Kinder, die ihr Gegenüber achten und wertschätzen. So hätten wir sie gerne. Aber dann gibt es auf dem Spielplatz halt noch die anderen. Dann hat man sich angeschaut, Eltern, die ihren Kindern vermitteln, du bist was ganz Besonderes. Du bist besser als die anderen Kinder. Lass die anderen Kinder hier dir nichts sagen. Du machst es genau richtig. Also dieses, du bist ein ganz besonderer Mensch. Und tatsächlich haben Studien gezeigt, diese Kinder neigen zu Egoismus oder sogar zu Narzissmus. Also man kann sagen, ja, was man immer so hört, die Generation ich, da gibt es leider wirklich Daten dafür, dass das so ist. Die ganze Welt dreht sich um dich, denn ich bin ein Egoist, ein Egoist. Der Egoist gehört nicht, obwohl er das gerne hätte, sich selbst, sondern vielen. Denn nicht nur die Psychologie untersucht egoistisches Verhalten, auch die Neurowissenschaften, die Soziologen, die Theologen, die Philosophen und die Evolutionsbiologen. Sie alle kümmern sich um ihn. Und vor allem für viele Evolutionsbiologen war lange klar, die Gene sind egoistisch. Also, der Mensch ist von Natur aus ein Egoist. Punkt. Liebst du dich selbst am allermeisten? 1976 veröffentlichte Richard Dawkins den Bestseller »Das egoistische Gen«. Kriegst du das, was du willst? Fazit? Die Gene wollen nur eins, sich fortpflanzen. Dreht sich die Welt nur um dich? Das ist ihre Natur. Es gibt nur wenige Begriffe, mit denen so viel Missbrauch getrieben, so viel Scheinerkenntnis hervorgerufen wird, wie mit dem des Natürlichen. Kein Mensch weiß zu bestimmen, was damit eigentlich gesagt werden soll. dass der Egoismus ein natürlicher Trieb und der Altruismus etwas anderes ist. Das schrieb der Philosoph Georg Simmel bereits 1911, als hätte er es kommen sehen mit der Evolutionsbiologie. Aber er kannte natürlich schon zu seiner Zeit viele Egoismustheorien. Moralphilosophische Betrachtungen pflegen damit zu beginnen, dass der natürliche Ausgangspunkt menschlichen Handelns der Egoismus ist. Im Anfang war das Ich. Und nicht nur zeitlich habe in der Entwicklung der Menschheit und des Menschen der Egoismus den Vortritt vor dem Altruismus, sondern er habe ihn, weil er sachlich das Primäre, der natürlichste und ursprünglichste Trieb alles Lebenden sei. Ach, könnte man doch einen Blick in das Innerste des Menschen werfen. Das müsste doch möglich sein. Zum Beispiel, indem man ihn in einen Scanner legt. Würde man dann nicht auf dem Monitor aufblinken sehen, was es da auf sich hat mit dem Egoismus? Gut, das, was man natürlich macht, ist, man untersucht Hirnregionen, die mit bestimmten Verhaltensweisen korrelieren. Ja? Sagt Stefan Sellmeier. Er ist Professor an der Forschungsstelle für Neurophilosophie und Ethik der Neurowissenschaften der LMU München. Aber auch da, wenn man mal ganz ehrlich ist, also das, was wir machen, wenn wir jemanden ins Scanner legen, ist, wir stellen fest, dass der Sauerstoffverbrauch in bestimmten Hirnregionen stärker ist und dann denken wir, dann wird da schon was stattfinden. Aber was da jetzt genau drin stattfindet in dieser Hirnregion, das ist uns vollkommen verschlossen. Wir haben keine Ahnung, ja? Blöd ausgedrückt. Letztlich kann da ganz viel unterschiedliches Denken stattfinden. Und ob der jetzt sagt, jetzt gehe ich links rum oder jetzt gehe ich rechts rum oder jetzt bin ich etwas selbstbezogener oder weniger selbstbezogen, das sehen Sie dem Sauerstoffverbrauch nicht an. Wir stellen einfach fest, dass in bestimmten Regionen Aktivität besteht und dann versuchen wir uns allmählich dahin zu tasten, dass wir diese Regionen mit bestimmten emotionalen Entscheidungen oder was auch immer in Verbindung setzen. Aber da sind wir tatsächlich noch relativ weit davon entfernt. Oftmals geistern neue Studien durch die Presse, jetzt wisse man, wo der Egoismus sitzt. Etwa im vorderen Stirnlappen. Aber die beweisen nicht, dass wir Egoisten sind. Die beweisen auch nicht, dass wir soziale Wesen sind. Wir wissen, dass wir soziale Wesen sind und wir wissen auch, dass wir als soziale Wesen egoistisch handeln können. Also da brauche ich nicht ins Hirn reinschauen, da schaue ich in die Welt. Und da sehe ich genug von den Verhaltensweisen und das ist das, was mich ja interessiert. Erst kommt das Recht. Gier ist gut. Gier ist richtig. Gier ist der Kerngedanke der Evolution. Survival of the fittest. Zuerst ich, dann die anderen. Eine düstere Welt tut sich da auf, glaubt man den berühmten, aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten der Weltliteratur. Wer in dieser Dystopie überleben will, dem bleibt ja gar nichts anderes übrig, als rücksichtslos voranzuschreiten. Und spürt man es nicht tatsächlich, dass alle um einen herum immer rücksichtsloser, immer egoistischer werden? Meine Philosophie ist keine empirische Wissenschaft, also die macht keine Studien. Aber ich denke schon, dass wir, wenn wir jetzt so die Gesellschaftsentwicklung der letzten Jahrhunderte oder Jahrzehnte anschauen, schauen wir die letzten Jahrzehnte an, dann individualisieren wir immer mehr. Und individualisieren geht oftmals einher mit egoistischen Strömungen. Weil die Leute ihre eigenen Interessen zunächst höher bewerten wie das Allgemeinwohl und dann kommen oftmals egoistische Handlungsweisen raus. Aber was würde passieren, wenn die Gesellschaft Egoismus einfach nicht mehr toleriert? Würde sich etwas ändern? Natürlich. Die Gesellschaft prägt unser Verhalten. Und wenn Verhaltensweisen auf eine bestimmte Art gesellschaftlich nicht akzeptiert sind, werden die auch durch die Bürger nicht umgesetzt, ja? Jahrtausende der Kultur haben euch verdunkelt, was ihr seid. Haben euch glauben gemacht, ihr seiet keine Egoisten, sondern zu Idealisten, guten Menschen berufen. Schüttelt das ab. Suchet nicht die Freiheit, die euch gerade um euch selbst bringt, in der Selbstverleugnung, sondern suchet euch selbst. Werdet Egoisten. Werde jeder von euch ein allmächtiges Ich. Hier spricht Max Stirner, Philosoph. Wobei, ob das wirklich Philosophie ist, sei dahingestellt. Stirner lebte im 19. Jahrhundert und hat nur ein Werk veröffentlicht. Der Einzige und sein Eigentum. Es gilt als die erste Egoistenbibel. Im Vordergrund steht natürlich das Ich. Das Ich kann sich zwar punktuell mit der Gesellschaft arrangieren, aber nur, wenn ein, wie wir heute neumodisch sagen würden, wenn ein guter Deal dabei herauskommt. Ansonsten lehnt Max Stirner jegliche Beschränkungen und jegliches Mitgefühl ab. Was sind das schon für Menschen, die Altruisten? All euer Tun und Treiben ist uneingestandener, heimlicher, verdeckter und versteckter Egoismus. Aber weil Egoismus, den ihr euch nicht gestehen wollt, den ihr euch selbst verheimlicht, also nicht offenbarer und offenkundiger, mithin unbewusster Egoismus, darum ist er nicht Egoismus, sondern Knechtschaft, Dienst, Selbstverleugnung. Ihr seid Egoisten. Und ihr seid es nicht, indem ihr den Egoismus verleugnet. Wo ihr's am meisten zu sein scheint, da habt ihr dem Worte Egoist Abscheu und Verachtung zugezogen. Mei, das ist immer so komisch mit so Gegensatzbegriffen, ja. Natürlich würde man zunächst erstmal begrifflich so sagen, es gibt den Egoismus und der Altruismus. Der Egoismus ist sehr, sehr stark auf sich selbst bezogen und maximiert auf eine bestimmte Art sein Selbstinteresse. Der Altruismus ist auf den anderen bezogen. Nun kann man natürlich immer so sagen, dass auf eine bestimmte Art jeder Mensch das macht, was er für richtig und für wichtig hält. Und wenn ein Altruist jetzt das Bedürfnis hat, die Bedürfnisse der anderen besonders zu befriedigen, dann ist es ja nichts anderes wie jetzt irgendwie ein verkappter Egoismus. Das ist aber auf eine bestimmte Art schlechte Philosophie. Das ist dieses, wir können uns bestimmte Probleme natürlich begrifflicher Natur herkonstruieren. Und das ist ein typisch herkonstruiertes Problem. Da macht einer einen Knoten in Begriffe und dann kommen auf einmal, wie Wittgenstein das so schön gesagt hat, so philosophische Rätsel raus, die eigentlich der Sprache geschuldet sind. Max Stirner führte übrigens, trotz oder wegen seines radikalen Egoismus, kein schönes Leben. Sein selbstgewähltes Erfolgsmodell scheint nicht so ganz funktioniert zu haben. Seine Frau verließ ihn, nachdem er ihr Vermögen durchgebracht hatte. In seinen letzten Lebensjahren ging er kaum noch aus seiner Wohnung. Er starb verarmt und vereinsamt in Berlin. Stirner fand trotzdem Nachahmer seiner Haltung, etwa Josef Kirschner. Im Jahr 1976 veröffentlichte der »Die Kunst, ein Egoist zu sein«, das Abenteuer, glücklich zu leben, auch wenn es anderen nicht gefällt. Motto des Pamphlets: Jeder ist ein Egoist, aber nur wenige schaffen es, das Leben zu führen, das sie wirklich möchten. Wer Rücksicht nimmt, wird ausgenutzt. Nur wer seine Wünsche rigide durchsetzt, wird ein erfülltes Leben führen. Ein damaliger Bestseller. Und trotzdem, sein Egoistenlehrgang klingt irgendwie hanebüchen. Aber tatsächlich gibt es gar nicht so wenige Menschen, die offenbar Kirschners Lehrgang durchgearbeitet haben und ihren Egoismus offen ausleben. Und Egoismen werden auch zum Teil in der Gesellschaft hochgehalten, wenn wir in bestimmte Bereiche schauen, jetzt wie in das Top-Management oder sowas, dann ist es zum Teil vollkommen legitim, dass die Leute sehr egoistisches Verhalten an den Tag legen und wenig das Allgemeinwohl im Auge haben. Und es wird auch sozial akzeptiert, sagt Stefan Sellmeier. Und auch Ellen Schmidt, die Schulungen für den Führungsnachwuchs gibt, stellt fest, in viele Betriebe hat sich der Egoismus als eine Art Norm eingeschlichen. Wenn wir uns Unternehmen anschauen, also ich kann besonders über Unternehmen sprechen, über Führung natürlich, also das, wo ich mich dann auskenne, das hat ja viele Facetten Egoismus, ne? Aber wenn wir uns jetzt Unternehmen anschauen, dann sehen wir schon, dass viele Strukturen in Unternehmen so gemacht sind, dass eigennütziges Verhalten belohnt wird. Wenn ich jetzt also erstmal an mich denke und an meine eigene Karriere und wie kann ich hier vorankommen, ist es in vielen Unternehmen erstmal ganz erfolgreich. Ich komme also voran. Ich werde befördert, ich bekomme den Bonus und dann kann sich so eine Norm entwickeln. Zurück auf den Spielplatz, zum Hauen und Stechen, zum Aug um Aug und Zahn um Zahn. Manchmal, so möchte man meinen, sind manche Chefs der Arena-Spielplatz noch nicht so ganz entwachsen. Wenn ich jetzt also als Mitarbeiter sehe, mein Chef, der hat sich hier immer in den Vordergrund gedrängt, hat sich das genommen, was er braucht, hat vielleicht die Arbeit anderer sich selbst zugeschrieben, die Lorbeeren anderer geerntet, dann kann sich das natürlich als Norm entwickeln. Und ich denke mir, dann mache ich es vielleicht auch so. Also sind wir, zumindest die von uns in Führungspositionen, doch allesamt irgendwie verkappte Egoisten? weil wir es uns von den anderen abgeschaut haben? Und hat sich nicht gezeigt, mit einer Portion Egoismus hat man Erfolg im Leben? Ja, und die Altruisten, die können halt nicht anders. Die sind nur neidisch auf die Erfolgreichen, auf uns Egoisten. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich, ich bin ein Egoist. Ein Egoist. Hat der Egoismus also tatsächlich seine Überlegenheit bewiesen? Hatten die Egoistenprediger wie Stirner und Kirschner recht? Ja, sagen wir mal so pessimistisch wäre ich gar nicht, weil wir sehen schon auch, dass es viele Führungskräfte gibt, die sich gerade sehr stark mit dem Thema beschäftigen. Mit dem Thema Werte in der Führung, meint Ellen Schmidt. In etlichen Schulungen versucht sie, den Führungsnachwuchs von den Chancen des Modells zu überzeugen. Genau, hin zu wertebewusster Führung, mitarbeiterorientierte Führung. Weil da haben wir auch viele Studien, die zeigen, das ist erfolgreich auf lange Sicht. Also eine Mitarbeiterorientierung, ich fördere und fordere meine Mitarbeiter, das ist tatsächlich das, was langfristig zum Erfolg führen kann. Von einer Form des Egoismus war noch nicht die Rede, vom kollektiven Egoismus. Was wie ein Widerspruch klingt, wird zunehmend Realität. Etwa wenn Nationen behaupten, erst kommen ihre Bürger und dann... Nein, dann kommt nicht die Moral, sondern neuer Egoismus. Das ist natürlich hochgradig tragisch und wahrscheinlich auch in weiten Teilen dem Unverständnis der politischen Akteure über die tatsächlichen Weltzusammenhänge geschuldet. Also dass sie sich viel zu wenig Gedanken darüber machen, dass die Welt einfach nicht so funktioniert kann, dass wir einzelne Regionen in den absoluten Vordergrund stellen. Vor allen Dingen Regionen, in denen es ja eh schon über die Maßen gut geht, jetzt wie Zentraleuropa und Amerika. Aber dass das immer wieder passiert, ist erschreckend, ja. Wir scheinen relativ wenig aus der Geschichte zu lernen. Nun, man könnte tatsächlich aus der Geschichte lernen. Zum Beispiel würde ein Blick in das alte Brockhaus-Konversationslexikon von 1827 helfen. Der Eintrag über den Egoismus gibt dem Leser nämlich auch einen Rat mit. Einen Rat, wie Egoismus überwunden werden könnte. Dem Egoismus kann nur die Denkungsart entgegengesetzt werden, sich nicht als die ganze Welt in seinem Selbst befassend, sondern als einen bloßen Weltbürger zu betrachten und zu erhalten. Kosmopolitismus. Der Egoist. Das Zukunftsmodell? Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast, dieses Mal von Martin Trauner. Regie führte Martin Trauner, in der Technik war Fabian Zweck. Redaktion Bernhard Kastner. Es sprachen Andreas Neumann, Peter Weiß und Gudrun Skupin.